Im zweiten Fall investieren sie das Geld in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen, der den zu zahlenden Zins übersteigt und es ihnen so ermöglicht, in Zukunft mehr zu konsumieren, als sie das ohne diese Investition hätten tun können. Der Preis, den sie dafür entrichten, ist das Risiko, dass die Investition schiefgeht und nicht die Früchte trägt, die sie sich erhofften, und der zu zahlende Zins dann ihre künftigen Konsummöglichkeiten einschränkt. Diese Investoren sind als Unternehmer der Motor des technischen und damit produktiven Fortschritts. Und die Tatsache, dass wir uns aus dem Mittelalter erhoben und eine technische Zivilisation aufgebaut haben, zeigt, dass die Rechnung oft genug aufgeht, um die Menschheit insgesamt nach vorne zu bringen. An diesen einfachen drei Verhaltensmustern können wir erkennen, was die Funktion des Zinses ist. Er ist das Preisschild, das künftigen von heutigem Konsum trennt, und er bringt dadurch gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Kapitalnachfrage und Kapitalangebot zustande. Je höher der Zins, desto höher ist der Preis des vorgezogenen Konsums und desto höher sind die Anforderungen an die Gewinnaussichten einer Investition, die die damit verbundenen Kapitalkosten bedienen muss. Je höher der Zins, desto mehr steigt also auch das Angebot an ersparten Mitteln, was dazu führt, dass der Zins fällt und umgekehrt. Wir sehen, die Existenz des Zinses ist essentiell dafür, dass die unterschiedlichen Nutzenfunktionen, Zeitpräferenzen und Investitionsanreize in ein Gleichgewicht gebracht werden. Ohne dass der eine dem anderen vorwerfen muss, dem Konsumterror zu erliegen oder ein Geizhals zu sein. Der Zins, der sich am freien Markt zwischen Sparern, Konsumenten und Unternehmerinvestoren bildet, sorgt für das Gleichgewicht der Kräfte. Er ist stets im Fluss, ändert sich, absorbiert sich verändernde Konsummuster, Alterspyramiden, Investitionsmöglichkeiten durch technischen Fortschritt, Erfindungen oder die Erschließung neuer Märkte. Seine absolute Höhe wie auch seine zeitliche Dynamik sind daher ein unverzichtbarer Generator von Information, der Konsumneigung, Sparneigung und Investitionneigung in ein permanentes, dynamisches Gleichgewicht bringt. Wenn man sich diese simplen Zusammenhänge vor Augen führt, dann wird es auch intuitiv sofort klar, welche Folgen es hat, wenn eine politische Instanz den Zins, den der Markt uns als Informationssignal zur Verfügung stellt, in der Weise aushebelt, dass er künstlich durch Intervention am Markt mit frisch gedrucktem und damit marktfremdem Geld nach unten manipuliert wird. Der Preis für den gegenwärtigen Konsum zulasten des künftigen Konsums fällt. Damit wird ein Anreiz geschaffen, weniger vorzusorgen, mehr im Hier und Jetzt zu leben, mit einem Satz, sich dem Konsumterror zu unterwerfen und ein Leben zu führen nach dem Motto »Nach mir die Sintflut«. Zugleich macht der niedrige Zins Investitionen attraktiv, die bei einem höheren Zins unattraktiv gewesen wären. Und so werden gewaltige Mittel in die falschen Verwendungen gesteuert. Das geschieht nicht durch das angeblich so endemische Marktversagen, sondern durch die politische Marktintervention, also die Verzerrung durch den Staat in Gestalt der Zentralbank.